zu lieben. Denn meine Tage sind vergeblich gewesen. Denn meine Tage sind vergeblich gewesen. Ich habe geeifert um den Herrn und den Gott Zebaot. Denn die Kinder Israels haben keinen Bund verlassen, keinen Bund verlassen. Deine Altäre haben sie zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert erwürgt. Und deine Propheten mit dem Schwert erwürgt. Ich habe geeifert um den Herrn und den Gott Zebaoth. Geeifert um den Herrn, den Gott Zebaoth. Und ich bin allein übrig geblieben, und sie stehen danach, dass sie mir mein Leben nehmen, mein Leben.